Die Karten für das Kino und den Tisch im Restaurant reserviert man heute oft online. Aber manchmal macht man eine Reservierung auch am Telefon. Hören Sie zu und wiederholen Sie die Beispiele nach dem Signal. So beginnen Sie. Guten Tag, ich möchte gerne einen Tisch reservieren. Oder wir würden gerne für übermorgen einen Tisch reservieren. Oft wird man Sie nicht nur nach der Uhrzeit, sondern auch nach der Zahl der Gäste fragen. So reagieren Sie. Wir sind zu sechst. Oder für vier Personen bitte. Zwei Erwachsene und zwei Kinder. Vielleicht haben Sie auch spezielle Wünsche, wie zum Beispiel einen Extrastuhl für kleine Kinder. Das sagen Sie so. Haben Sie vielleicht auch einen Kinderhochstuhl? Oder Sie möchten einen speziellen Platz.